1983. Schluss mit der Rüstungsspirale. Die Sowjetunion richtete Mitte der 1970er Jahre SS-20-Raketen auf Europa. Darauf beschließen die NATO-Staaten, einerseits mit der Sowjetunion über den Abbau der Raketen zu verhandeln. Doch wenn andererseits die Verhandlungen scheitern, sollen amerikanische Atomraketen in Europa stationiert werden. Gegen diese Rüstungsspirale richtet sich der Kampf der europäischen Friedensbewegung.